fest ist der Schritt, fest ist der Tritt. Links, hei, hei, wir jeder richten hin. Und so marschieren, man läuft in jedem Städtchen. Und davon träumt heut jedes deutsche Mädchen. Denn die schwarze SS und die braune SA hat das jedem heut gefällt. Und ist das schön auf der Welt. Die braune SA hat von jedem heut gefällt und ist das Schönste auf der Welt.